Und ich habe ja 10 Jahre den Tamilen Unterricht gegeben wollen, Schularbeiten beaufsichtigt und auch, dass sie das Lesen mehr lernen wollen. Dann kamen erst so große junge Männer, lacht sich halb tot dann immer. Da habe ich gesagt, entweder lernt ihr hier oder ihr könnt wieder gehen wollen. Nachher waren sie dann auch ganz nett, wenn ich die später traf im Bus. Riefen sie, hallo Mama. Und alle guckten, was ich da für Söhne hatte. Wo? Hallo Mama.